Allenthalben auf dem See waren Boote und Barken zu sehen, die Besucher von den Ufern in die Stadt brachten. So beeilten sich nun auch Held Hynrek und seine Begleitung, den Strand zu erreichen, wo eine Silberfähre mit herrlich geschwungenem Bug wartete. Die ganze Gesellschaft samt Pferden und Saumtier fand darauf Platz. Unterwegs erfuhr Bastian von dem Fährmann, dass die veilchenblauen Wasser des Sees so salzig und bitter waren, dass nichts auf die Dauer ihrer zersetzenden Wirkung widerstehen konnte. Nichts, außer dem Silber. Der See hieß Murhu oder der Tränensee. In längst vergangenen Zeiten habe man die Stadt Amargant mitten auf den See hinausgefahren, um sie gegen Überfälle zu sichern, denn wer auch immer auf Holzschiffen oder Eisenkähnen versucht habe, sie zu erreichen, sei untergegangen und verloren gewesen, weil das Wasser Schiff und Besatzung in kürzer Zeit aufgelöst habe. Aber jetzt habe man einen anderen Grund, Amargant auf dem Wasser zu lassen. Die Bewohner liebten es nämlich, ihre Häuser ab und zu umzugruppieren und Straßen und Plätze neu zusammenzustellen. Bastian hätte gern noch mehr darüber gehört, aber die Fähre war in der Stadt angekommen und er musste mit seinen Reisegenossen aussteigen. Als sie eine Herberge gefunden hatten, erklärte Bastian seinen Reisegenossen, dass er ihnen nicht länger zur Last fallen wollte, sondern gern auf eigene Faust die Stadt besichtigen würde. Er bedankte sich bei ihnen für ihre Freundlichkeit und verabschiedete sich. In Wirklichkeit brannte er natürlich darauf, Atreo zu finden. Die Stadt schien von der Menge der Besucher, die eigens zu den Wettkämpfen angereist waren, schier überzukochen. Gemeinsam mit unzähligen wunderlichen Gestalten bahnte sich Bastian einen Weg über die Verbindungsstege bis in das Zentrum der Stadt. Dort waren die Wettkämpfe bereits in vollem Gang. Auf einem großen, runden Platz, der wie eine riesenhafte Zirkusarena aussah, maßen Hunderte von Wettkämpfern ihre Kräfte. Doch Bastian wollte zunächst Atreo finden, der ja gewiss von irgendeinem Punkt aus den Spielen zusah. Er beobachtete, dass die Menge immer wieder erwartungsvoll zu einem bestimmten Palast hinblickte. Vor allem dann, wenn einem der Wettstreiter offenbar ein besonders eindrucksvolles Stückchen gelungen war. Auf einem breiten Balkon waren dort zwei hohe Stühle aus Silber aufgestellt. Auf dem einen saß ein sehr alter Mann. Das musste Quirquobat, der Silbergreis, sein. Neben ihm saß ein Junge, etwa in Bastians Alter. Er trug lange Hosen aus weichem Leder. Sein Oberkörper war nackt, so dass man seine olivgrüne Haut sehen konnte. Der Ausdruck des schmalen Gesichtes war ernst, ja beinahe streng. Atreo. In diesem Augenblick erschien in der offenen Balkontür noch ein anderes, sehr großes Gesicht, das löwenähnlich aussah, nur dass es anstelle eines Fells weiße Perlmutterschuppen besaß. Es war Fuchur, der Glücksdrache, und er schien Atreo etwas ins Ohr zu sagen, denn dieser nickte. Bastian hatte genug gesehen, jetzt wandte er seine Aufmerksamkeit den Kämpfen zu. Im Grunde genommen handelte es sich dabei nicht um wirkliche Kämpfe, als vielmehr um eine Art Zirkusvorstellung in großem Maßstab. Die meisten waren damit beschäftigt, ihre Fertigkeit im Bogenschießen zu beweisen oder ihre Kräfte zu zeigen, indem sie riesige Gewichte stemmten. Andere führten ihre Talente vor, indem sie akrobatische Kunststücke machten oder allerlei Mutproben ablegten. So verschiedenartig die Bewerber waren, so vielfältig war, was sie zeigten. Immer wieder mussten einige, die übertroffen worden waren, den Platz verlassen, und so wurden es nach und nach immer weniger. Es dauerte den ganzen Nachmittag, doch dann hatten sich Hykrion als der Mächtigste unter den Starken, Hyspald als der Gewandteste unter den Flinken und Hydorn als der Ausdauerndste unter den Zähen erwiesen. Das Publikum jubelte und klatschte ihnen begeistert zu, und die drei verbeugten sich in Richtung des Balkons, wo der Silbergreis Quirquobat und Atreo saßen. Atreo erhob sich bereits, um etwas zu sagen, da trat plötzlich Hynrek auf den Platz. Gespannte Stille breitete sich aus. Da nur drei Männer Atreo begleiten sollten, war nun dort unten einer zu viel. Einer von ihnen würde zurücktreten müssen. »Meine Herren«, sagte Hynrek mit lauter Stimme, Ich nehme nicht an, dass diese kleine Schaustellung eurer Fähigkeiten, die ihr bereits hinter euch habt, eure Kräfte angegriffen haben könnte. Gleichwohl wäre es meiner nicht würdig, euch unter diesen Umständen einzeln zum Zweikampf herauszufordern. Da ich bisher noch keinen mir angemessenen Gegner unter all diesen Wettkämpfern gesehen habe, habe ich nicht mitgemacht und bin deshalb noch frisch. Wenn einer von euch sich allzu erschöpft fühlen sollte, so möge er freiwillig ausscheiden. Andernfalls bin ich bereit, es mit euch allen dreien gleichzeitig aufzunehmen. Habt ihr dagegen einen Einwand? Nein, antworteten die drei wie aus einem Mund.